Dieses Leben, das ist eine Wanderschaft zu dem Ziel, das man nur miteinander schafft. Geh ich dann, weil's sein muss, mal ein Stück allein, sag ich Kopf hoch, Schatz, du musst nicht traurig sein. Ich komm bald wieder vorbei und unsere Liebe blüht wieder neu. Wenn ich auch gehen muss, nimm das nicht schwer. Ich komm bald wieder hierher. Ich komm bald wieder vorbei und unsere Liebe blüht wieder neu. Wenn ich auch gehen muss, nimm das nicht schwer. Ich komm bald wieder hierher. So ein Abend, der voll schöner Stunden ist, ja, der zeigt, wie sehr man doch verbunden ist. Doch der Abend geht so schnell vorbei und dann ist es wunderbar, wenn man sich sagen kann. Ich komm bald wieder vorbei und unsere Liebe blüht wieder neu. Wenn ich auch gehen muss, nimm das nicht schwer. Ich komm bald wieder hierher. Ich komm bald wieder vorbei und unsere Liebe blüht wieder neu. Wenn ich auch gehen muss, nimm das nicht schwer. Ich komm bald wieder hierher. Die Musik ist eine Sprache, die vereint, und sie spannt ein festes Band von Freund zu Freund. Mit dem Lied im Herzen fängt die Liebe an, und wenn wir uns trennen, ja, versprech ich dann. Ich komm bald wieder vorbei und unsere Liebe blüht wieder neu. Wenn ich auch gehen muss, nimm das nicht schwer. Ich komm bald wieder hierher. Ich komm bald wieder vorbei und unsere Liebe blüht wieder neu. Wenn ich auch gehen muss,